Kiezbiografien, Ausgabe 005. Heute bin ich verabredet mit Horst. Hallo Horst. Hallo. Horst ist ein Kollege von mir. Wir arbeiten zusammen. Also die wenigsten von uns machen nur eine Sache für ihren Gelderwerb. Aber also ich arbeite mit Horst zusammen und bei diesem Zusammenarbeiten in dem gleichen Raum, als wir wieder mal so identitätsentleerte Bildschirmarbeit gemacht haben, kam es zu einem Gespräch, wo Horst plötzlich erzählte, dass er Puppenspieler sei. Also genauer gesagt gelernter, in irgendeiner Weise gelernter oder studierter Puppenspieler. Und ich so, hä? Und er so, ja. Und ich so, hä? Und das war halt der Moment, wo ich dachte, Horst wäre doch vielleicht auch ein interessanter Gesprächspartner für die Kiezbiografien, weil Puppenspieler war mir gar nicht bisher der Begriff, also ein Begriff als Ausbildungsgang so ungefähr. Ne? Nun weiß ich von Horst, dass du aus dem Osten kommst, sprich vom Alter her eine DDR-Biografie vorweisen kannst. Ja. Und ich glaube auch dann halt, dass diese Ausbildung dann wohl auch zu DDR-Zeiten stattgefunden hat. Wenn du dich zurückerinnerst, wo war da der Punkt, also wie bist du darauf gekommen, auf die Idee, dass Puppenspieler etwas sein könnte, was du vielleicht gerne länger machen möchtest? Vielleicht sogar dann halt als Beruf. Naja, bei mir begann es schon sehr früh. Also heutzutage ist es relativ einfach. Heutzutage kann man jetzt studieren, also kann man sozusagen sein Abitur machen und dann auch überlegen, dass es eine schöne Kunst ist oder ein Handwerk, was man gerne machen will, und kann es dann einfach studieren und erlernen. Ganz so einfach ist es nicht, aber prinzipiell schon. Bei mir war der Weg aber völlig vollständig anderer. Nun, wie der Vorname ja auch schon so ein bisschen, wie soll ich sagen, verrät, bin ich nicht mehr ganz so jung. Wobei ich mich also gerade über diesen Vornamen mein Leben lang geärgert habe. So alt bin ich ja dann doch wieder nicht. Darf ich dich fragen, wie alt du eigentlich so bist? Ach nein, das okay. Lieber nicht. Ja. Also Horst, aber Horst schon, hat einen Bart und hat längere Haare. Genau. Lockig. Also, es ist so, dass eigentlich müsste ich nicht mehr Horst heißen. Aber ich bin schon, also weit erst nach dem Krieg geboren. Aber das wollten meine Eltern aus verschiedenen Gründen, die ich jetzt nicht weiter erzähle. Hin wie her, jedenfalls, meine Großeltern sind jüdischer Abstammung. Mhm. Und die sind haben das ja geschafft, und ein paar davon sind eben meine Großeltern, die sich sozusagen verstecken konnten während der Nazi-Zeit. Und dann sozusagen nachdem der Krieg nun vorbei war, und mein Vater war uns lange noch dann in Gefangenschaft und alles Mögliche, war das schon so, dass die natürlich eine große Sehnsucht so nach Familien und Familienleben hat, wobei von ihrer Seite gab es ja da nicht mehr so Familie, mehr so viel, aber das war dann so, dass wir dann wirklich jedes Wochenende zu den Großeltern gingen, um eben die zu besuchen und so ein bisschen Familienleben zu machen. War auch schlechte Zeit, also was anderes konnte man eh wahrscheinlich nicht machen. Aber mein Großvater fing dann an, mit mir lauter so Sachen zu machen, die man eigentlich heutzutage nicht mehr so erwartet, aber jedenfalls spielte der mit mir oder baute der mit mir Theater oder spielte der mit mir Theater, so wie sie das damals so verstanden. Aber das war so das erste Mal, wo ich mit Theater in Berührung kam, und also das war für mich dann fast selbstverständlich. Wir am Wochenende gehen wieder hin und dann haben wir da so kleine Papiertheater, große Theateraktionen da gemacht und alles nur so aus Spaß. Ich dachte, das gehört dazu. Ich dachte, so muss das sein. So ist es bei allen Großeltern so. Aber es war natürlich nicht so. Das habe ich dann später rausbekommen. Aber damit war so eine gewisse Wurzel gelegt. Das heißt, also ihr habt da die Sachen gebaut? Ja, ja. Und dann habt ihr das vorgeführt? Genau. Welche Stücke eurer Familie, wenn ihr da zu Besuch wart? Die war am Nachmittag zu Besuch. Wir haben da Sachen gebaut. Nicht so, dass wir vielleicht nicht, dass wir so jeden Sonntag gleich eine Aufführung hatten, aber wir hatten so ein Ziel. Nächste Wochenende, da werden wir es dann aufführen, und haben sehr viel eben so aus Papier geschnitten und jetzt gezeichnet. Und dann eben so, die hatten so eine Wohnung mit solchen Flügeltüren, und zwischen den Flügeltüren konnte man dann eben so einen Vorhang einhängen und so die Sachen, die wir erbaut haben, sodass man dann da so eine Art Bühne hatte und so. Und wie sahen die Figuren damals aus? Naja, das war nämlich noch die andere Besonderheit, dass der Opa dann einfach mir gesagt hat, komm, wir machen so Flachfiguren. Der war Mathematiker, hatte sowieso ganz viel mit Papier so zu tun. Geometrie und so weiter, ja. Ja, naja, der war schon richtig fetter Mathematiker. Also Der hatte irgendwelche Kometenberechnungen und sowas, war sein Bier da, aber scheißegal. Er hatte aber irgendwie eine, da kann ich mich heute noch sehr gut erinnern, eine grandiose Fertigkeit mit den Händen. Er nahm so eine große Schere und schnitt die kompliziertesten Dinge aus, ohne abzusetzen. So. Und das klappt mir dann zusammen und schon hatten wir die ersten Figuren und so ging das. Also so ein krasses Abstraktionsvermögen war das schon. So was wird der gehabt haben, genau. Und ich habe dann über die Zeit schon, daraus hat der dann irgendwelche Sachen geschnitten, die dann auch wieder räumlich gefaltet werden konnten und so weit war sein ja. Bier. Also das war schon spannend und das war auch deswegen für mich auch immer ganz überraschend, was wir dann also als Idee hatten und was am Ende sozusagen auch rauskam. Und dann bauten wir eben solche Figuren, die entweder von oben oder von unten oder von der Seite bedient werden konnten. Und es war also es war schon, wir haben da auf diese Weise habe ich da auch viel Literatur kennengelernt, große Literatur durchgearbeitet. Dann in solche Spiele umgesetzt. Ja, genau. Gibt aber die Figuren waren ganz einfach. Und ja, Schattentheater haben wir auch gemacht, aber eben auch so. Das ist am Ende, weiß ich es, das ist so eine Art Papiertheater, wie es im frühen 20. Jahrhundert sowieso oder im 19. Jahrhundert und im 20. Jahrhundert frühen sowieso üblich war in so großbürgerlichen okay. Familien. Da, ja, das heißt, der wird da aus seiner eigenen Kindheit auch geschöpft haben. Ja. Und das war sozusagen meine erste Begegnung und damit war für mich klar, Theater ist also nicht bloß Schauspieler. Ich habe das später als Schauspieler auf der Bühne als Theater akzeptieren gelernt. Ich dachte, das ist überhaupt kein gutes Theater, wenn Schauspieler das machen. Würdet ihr die Figur? Ja, genau, weil das ist ja viel zu, ja, wenn ich es einfach sagen kann, würde ich denken, also das konnte ich damals noch nicht so sagen, aber das war so meine Gefühl, alles viel zu realistisch. Ich mochte das sehr und trotz, so ist es bis heute. Trotz Pipapo, keine Chance. Wie es heute, also dann habe ich ganz viel gelernt, aber eigentlich ist das mein Gefühl immer noch heute, dass das nicht realistisch sein darf. Mhm. Es muss was anderes sein als realistisch. Also Fantasie, Fiktion, Poesie, aber darüber kann ich ja nachher noch ein bisschen sprechen. Mhm. Aber so fing das an und dann, also meine Großeltern starben dann und wir zogen um nach Berlin und da war dann sozusagen zwischen dieser frühen Kindheit war noch eine kleine Pause. Dann aber war ich so in der zweiten Klasse, und da war bei uns in der Nähe, nicht weit, war so ein Pionierhaus, wie das so in DDR-Zeiten eben so. Welcher Bezirk war das denn? Also wir wohnten damals in Lichtenberg und da war ein großes Pionierhaus da in der Nähe. Und ja, uns war langweilig, meinem Kumpel und mir und überhaupt. Und dann so, dass, also ich glaube, die Mutter von meinem Freund hat gesagt, geht doch da mal ein Pionier aus und guckt mal, ob man da nicht was findet, was euch Spaß macht. War eine gute Idee. Wir sind da hingegangen und ich entdeckte eben da so ein Puppentheater. Und dann haben wir da gefragt und da war eben so eine Puppentheater-Kindergruppe, die eben da, also wieder eben Puppentheater macht. Also wenn du Puppentheater sagst, also das Erste, was ich mit Puppen zu tun hatte, waren halt so Handpuppen, weißt du? Stützt genau. Über, hast du halt einen Finger drin und noch die zwei Hände zur Bewegung. Und hast Kasperle und den Polizisten und Hotzenplotz-Style so, ne, gemacht. Genau, und was wir ja alle wissen, also du ja vielleicht nicht mehr, aber dass sozusagen diese Art Handpuppen waren ja alle so ein bisschen geprägt durch einen einzigen Puppenspieler, Max Jakob, der in den 30er Jahren, das war eigentlich ganz, wie soll ich sagen, romantischer Mensch, der sich aber nachher, der war Puppenspieler und der hatte dann sich sehr mit sozusagen dieser nationalsozialistischen Kultur eingelassen, sodass da so ein Stereotyp von Kaspar und Gretel und so. Und Großmutter und Krokodil, genau. Und das konnte man nachher eben, wurde ja industrialisiert dann hergestellt und dann konnte man das überall kaufen. Und diese komischen Kaspar-Puppen, die lagen überall noch rum, in allen Kinderstuben, wahrscheinlich bis heute. Und waren eigentlich mit diesen ekligen Grinse im Mund, da waren ein bisschen unheimlich, genau, so ist es. Aber so sah das da nicht aus, sondern das war eben wirklich so eine Art, also man nannte das damals Arbeitsgemeinschaft, das heißt, es gab da wirklich eine Bühne und war relativ groß und gut ausgestattet und es gab eben eine extra Werkstatt. Und so war der Ablauf, wir bauten da unsere Sachen und spielten das dann oder studierten das ein, spielten das und dann gab es ein, zwei Aufführungen für die Eltern und fertig, so war das ungefähr also damals. Wie ich mein Schultheater in so wie das so ist, genau. Und Und da war dann doch schon, also erstmal sozusagen von der bildnerischen Komponente, das alles viel, viel freier. Und das war das doch, was mir fiel. Also weil diese Kasper-Theater-Puppen, die eben von Max Herkopp und so ein bisschen nazimäßig da aussahen, die habe ich auch gehabt, damit die habe ich, mit denen habe ich mich überhaupt nicht beschäftigt, weil, wie gesagt, durch meine erste Begegnung mit dem Theater war das anders, stilistisch vollständig anders. Und das da fiel mir schon eher. Und dann muss ich, also habe dann auch nochmal so darüber nachgedacht, in der Vorbereitung jetzt auf dieses Interview, das war nun so ein Pionierhaus. Also eigentlich war beabsichtigt, dass sozusagen da junge Pioniere entsprechend sozialistischen Gedanken gebildet wurden, genau. Und diese Frau, die das gemacht hat, die hat uns da vollständig davon freigehalten, wenn nicht sogar abgehalten. Die hat uns wirklich nur mit künstlerischen Sachen beschäftigt. Insofern konnten wir da ganz fantasievoll alles ausprobieren. Und wir haben nie im Leben, ich war da bis zur 8. Klasse, über solche Sachen danach gedacht. Also das fand ich so im Nachhinein doch schon sehr doch erstaunlich. Also nach wie vor bin ich dann da hingegangen und mein Schulfreund, der hatte später nicht mehr so eine Lust, aber für mich war das das Ideale. Also ich dachte, das ist das genau, was ich gerne machen will. Und habe das dann auch, wie gesagt, da sehr, sehr lange gemacht. Und auf diese Weise eigentlich schon in der Kindheit alles gelernt, was Puppenspieler lernen können. Also sowohl diesen handwerklichen Bereich, weil die hat uns da einfach an alle dran gelassen und wir haben einfach erstmal mit einfachen Papiersachen und Papiermaché, aber später eben mit Holz und Abgüssen und alles, was man machen kann, haben wir da gemacht und anschließend auch selber gespielt. Da hat die uns da, also sagen wir mal, jetzt nicht professionell ausgebildet, aber schon doch sehr handwerklich. So handwerklich. Ne? Das war einfach so handwerklich, ja. Ganz gut. Und dann gab es in Berlin noch so ein Kulturhaus. Damals hieß es Haus der deutsch-sowjetischen Freundschaft. Was ähnlich angelegt. Das ist also da, wo heute dieses Palais am Stadtkammer heißt, glaube ich. Also neben dem Max-Gorki-Theater. Okay. Da ist ja so ein Palais. Ja, genau, das war das. Deutsches Historisches Museum ist da auch, ne? Jetzt. Das gleich daneben ist das Historische Museum. Da ist eben so ein Palais dazwischen. Das gehörte, glaube ich, eigentlich der Singakademie. So, ganz genau weiß ich jetzt nicht mehr. Und da war dann in dieses Haus der deutsch-sowjetischen Freundschaft. Also für ganz Berlin gab es so ein Zentrum. Aber eigentlich haben die auch nichts anderes gemacht, als so Lesungen und Schreiben und eben künstlerische Werkstätten gab es da noch und noch. Die, mit dem Ziel wieder, dass die Menschen, die jungen Menschen da eben mit der sowjetischen Kultur und so weiter und so fort. Und die hatten auch ein Pumptheater, weil auch, also in der Zeit, das könnte ich jetzt ausbreiten, brauche ich aber jetzt nicht, eben doch diese Pumptheaterkultur. Also die hat ja in Osteuropa noch eine größere Tradition und war irgendwie auch für die sowjetische Herrschaft ganz wichtig, weil so viel Kultur, die billig war, gab es gar nicht. Und da war das die ideale Kinderkultur. Also das ist halt ein Medium, eigentlich. Ja, ja, war. Also Kindertheater wurde sehr gefördert in der Sowjetunion und als sozusagen kleiner Bruder auch das Kinderpuppentheater. Das ist ja die krasse Imagination. Ja? Du sitzt davor, vergisst zu schlucken, guckst, folgst, ja. Ziehst wahrscheinlich auch die Inhalte dann halt natürlich doppelt krass rein. Klar, und so war beabsichtigt. Und die, dann sind eben nach dem Kriege sind diese ganzen Sachen sofort ja nahtlos übernommen worden, also sozusagen den Ostteil Deutschlands. Und insofern wurde da, ohne groß zu fragen, wurde eben in diesem Haus der deutsch-sowjetischen Freundschaft ein Puppentheater eingerichtet. Aber wie nun weiter? Also da kam dann, kann ich mich erinnern, bevor ich da hinkam, irgendwie in den 50er Jahren kamen dann auch mal sowjetische Puppenspieler, die da sozusagen gezeigt haben, wie das eigentlich sein muss. Aber dann waren da irgendwelche Leute, die jetzt das betrieben haben, also Kulturfunktionäre, die hatten allerdings, also die normalen Kulturfunktionäre hatten ja da auch überhaupt keine Ahnung, sodass man dann am Ende ein altes, sagen wir mal, älteres Puppenspieler-Ehepaar genommen hat und gefragt, betreiben Sie jetzt da diese kleine Puppentheater mit denen, wir gucken auf die Inhalte, aber Sie machen sozusagen, Sie betreiben das und müssen also immer Leute nehmen, die da gerne mitmachen wollen, so eine Art Volkskunsttheater. Das hatte sich jetzt aber so, also als ich dann soweit war, nach der Klasse, hatte sich jetzt so herausgebildet, dass es gab mehrere solche Kinderpuppentheater in Berlin und die besten, die durften dann sich da vorstellen und wurden eingenommen. Ja, so eine Selektion. Also war schon eine Selektion, wobei, wie gesagt, wir sind da ganz gut weggekommen, weil das da in dem allerbesten Pionierbubentheater, was es gab, völlig unpolitisch war für uns. Aber dadurch waren wir so spielerisch, waren wir da, also, oder jedenfalls einige von uns, dann eben doch ganz fit. Nun ist ja die 14 Jahre, ist ja eh so ein Umbruch. Jetzt ist man plötzlich dann doch schon jugendlich. Und so, dass also eigentlich aus dieser Gruppe, mit der ich da an diesem Pionierhaus war, da war ich der Einzige, der da weitermachte. Aber dort, und das war dann schon toll, also da am Kupfergraben kamen aus anderen Gruppen auch genau die alle hin, die weitermachen wollten. Also wir waren wirklich die, die wirklich wollten. Und da entstand dann so eine Gruppe, die war auch erst größer und wurde dann immer, also auch ein bisschen kleiner und ging wieder welche weg und so. Und, aber es kam kaum eine dazu, sondern wir waren dann, seitdem wir da, also wir mit 14 Jahren, genau, sind wir bis 18, waren wir denn da. Also es hatte ja auch deine gesamte Teenagerzeit. Also alles. Ja, und das waren, da waren meine Freundinnen, die habe ich alle da kennengelernt. Und das war eben wirklich eine coole Zeit. Nicht nur, weil das, also einfach diese künstlerische Arbeit mir gefallen hat, sondern weil dadurch so seltsame Dinge passierten. Also in der, es gab auch ein staatliches Puppentheater in Berlin. Das war in dem Kinderkaufhaus am Strausberger Platz, in einem dieser Hochhäuser, die man heute sind, war früher so ein Kinderkaufhaus. Ist ja der, die Zuckerbäcker, die russischen, richtig, genau, war diese die russische Architektur da. Richtig, genau. In einem dieser Hochhäuser war das berühmte Kinderkaufhaus von Berlin, was irgend so ein Moskauer Kaufhaus nachgestaltet war. Und da gehörte es dazu. Diese staatliche Puppentheater, wo eben richtig fette Puppenspieler da irgendwie spielten, war aber qualitativ mittlerweile so schlecht, dass das aufgelöst worden war. Das heißt, es gab in dieser Zeit in ganz Berlin kein einziges Puppentheater. Und so, dass wir dann, also dort diese Theater am Haus der deutsch-sowjetischen Freundschaft, diese Funktion übernahmen, also nur in der Weihnachtszeit, aber zumindest eben in der Weihnachtszeit, ganz Berlin sozusagen, das war das einzige Angebot, wenn Leute mit ihren Kindern ins Puppentheater gehen wollten, dann gingen die dahin. Dadurch kam da richtig Eintrittsgeld rein, was aber andererseits auch bedeutet, dass wir fette Schreiben bekamen von diesem berühmten Haus der deutsch-sowjetischen Freundschaft zu unserer Schule, dass wir immer in der Weihnachtszeit, also spätestens um 14 Uhr, mussten wir schon dort anfangen zu spielen. Also immer früher. Entschuldigung, ich muss jetzt los. Ja, wir mussten jetzt wirklich zur Vorführung. Genau, so war das immer. Das heißt, in der Weihnachtszeit hatte ich hier total frei, bin früh nur kurz in die Schule gegangen und dann habe ich da Vorstellungen gespielt. Manchmal sogar zwei am Tag und so. Insofern, dass ich da auch, also ich war dann bis 18 da. Das heißt, ich hatte alles von der Pike auf gelernt und hatte auch Spielpraxis und wusste, wie alles geht und habe ihm dann im Laufe dieser Jahre, das waren ja noch nicht so wenig, auch natürlich verschiedene Puppenführungstechniken auch gelernt. Also Handpuppe und Marionette natürlich als den großen, wie soll ich sagen, Widerpart, also eine ganz direkt geführte Puppe, die Handpuppe und so ganz indirekt geführte Puppe, die Marionette, die ja nur über Fäden animiert wird und dadurch aber sehr ästhetisch, aber ganz andere Bewegungsabläufe hat und viel langsamer ist, dadurch aber ganz anderen Text auch tragen kann. Also diese ganzen ästhetischen Prinzipien, die habe ich sozusagen so einfach so nebenbei erlernt. Das hat mir nie einer erklärt, das habe ich dann rausprobiert. So. Können wir gerade mal, bevor wir zur, also jetzt nähern wir uns ja schon eigentlich den, der akademischen Ausbildung. Naja, das war nicht so akademisch, aber okay. Ja, aber jetzt. Vielleicht so ja. Die Systematik würde ich noch gerne besprechen. Ja, ja, ja. Also klar kenne ich Marionetten und ich kenne auch Handpuppen. Ja. Irgendwie, aber ich glaube, dass das Spektrum noch viel, viel größer ist. Viel, viel größer. So sagen, ja. Aber was sind denn so die, also in welchen Dimensionen bewegen wir uns da? Also wo sind da die eine Typen und die anderen Typen? Was müsste man wissen von dem Puppenspiel? Es ist schon am Ende schon streng getrennt in eben so eine direkte und indirekte Animation. Diese beiden Dimensionen. Und dazwischen gibt es ganz viele Zwischenformen, also auch, was ich sehr mag, sind Stabfiguren, die durch so Stäbe geführt werden. Also dann eben doch viel direkter als Fäden, aber nie wirklich angefasst werden. Das ist ein bisschen wie bei der Sesamstraße-Muppet-Show dann, wo dann immer die Hände so... Ja, zum Beispiel bei Kermit, da sind ja so eine Stäbe an den Händen, genau. Das gibt, davon gibt es wieder verschiedene Abwandlungen. Es gibt also eine unendliche Art von Puppenführungstechniken. Dann wenn man sich noch mehr damit beschäftigt, merkt man ja, dass das auch in Asien eine ganz verbreitete Theatertechnik ist, wenn nicht überhaupt die entscheidende. Und dann geht es noch weiter, dass man sagt, okay, dazu gehört natürlich auch Schattentheater, was wiederum ein ganz eigener Bereich im Bereich des Figuren- und Puppentheaters ist. Und heutzutage, jetzt könnte man es natürlich jetzt akademischer erklären, geht es ja hin zum Materialtheater, weil es aber, wie gesagt, auch nur ein Bereich ist. Am Ende ist es aber so, dass man sagen kann, Puppentheater definiert sich dadurch, dass also totes Material belebt wird. Das Entscheidende an Puppentheater ist also die Belebung von totem Material. Und das muss jetzt auch gar nicht mit Augen und Ohren, also so anthropomorph sein? Überhaupt nicht mehr. Das kann man natürlich machen, würde auch, sagen wir mal, wenn man für Kinder spiele, hilft das natürlich, aber ist nicht mehr die Voraussetzung, keinesfalls. Aber das ist eben, wie gesagt, so ein weites Feld. Die Animation, so heißt diese Belebung von totem Material, damit am Ende Theater rauskommt, ist auch eine Sache, die man schon auch lernen muss. Also offensichtlich, das kann ich jetzt auch so von heute aus sagen, wenn ich jetzt Studenten sehe, die sich dafür bewerben, kann man da auch Begabungen sogar sehen. Also es gibt da Leute, die das eben besser können und welche nicht so gut können. Ich glaube, am Ende ist da eine entscheidende Begabung wichtig. Die ist für Schauspieler ebenso wichtig. Insofern ähneln die Ausbildung am Anfang auch sehr. Das trennt sich eigentlich erst so nach und nach. Und zwar die Begabung der Selbstimagination ist ganz wichtig. Also, dass man sich selber Sachen einbilden kann und dann so sehr, so stark daran glaubt, dass man, dass man es einfach glaubt. Und dass der Funke überspringt. Und da, genau, und da findet so eine Art Selbstimagination statt, indem sozusagen ich mir so sehr einbilde, dass das jetzt lebendig wird, dieses Stück Holz, was ich da in der Hand habe, dass da, also von meiner Konzentration, die ich da aufgebe, das hat so eine Ausstrahlung, dass der Zuschauer also da mitgenommen wird. Dann sind natürlich ganz viele handwerkliche Fähigkeiten, also wie meine Hände müssen natürlich sehr feinmotorisch sein, damit ich das halt gut bedienen kann. Ich muss es auch wirklich rauskriegen. Ich muss wissen, wo bei so einer Puppe, wenn wir mal jetzt da von einer Puppe oder besser vielleicht noch von einer Figur da sprechen, dann muss ich da rauskriegen, wo ist das Zentrum, an welcher Stelle würden die Kräfte ansetzen und so. Das sind lauter so Sachen, die man wirklich lernen muss. Aber am Ende kommt es darauf an, dass man, glaube ich, selber glauben muss, nein, ich kriege das hin, dass ich das so beleben kann, dass es lebendig wirkt und sozusagen da, von daher dann von der Lebendigkeit Aussagen sozusagen getroffen werden können auf den Zuschauer. Es geht immer nur um den Zuschauer. Also das ist ja immer da, es müssen immer Leute zugucken, für die ich das mache. Und welche Rolle spielt die Stimme? Ich meine, du musst ja nicht sprechen zwingend beim Puppentheater. Nee. So eine Ausbildung, also ich denke, bei der Schauspielausbildung ist Stimme ein sehr zentrales Moment. Ja, also man kann es vielleicht so sagen, der Schauspieler, der, also wenn ich es mal ganz böse sage, der hat eigentlich ja nur seinen Körper. Also sein Körper ist der Körper der Figur. Das nennen wir ihn mal Hamlet. Die Figur, die auf der Bühne nachher stehen muss, heißt Hamlet. Aber der Körper von Hamlet ist der gleiche wie der Körper des Schauspielers. Da, wo die Haut des Schauspielers endet, endet auch die Haut von Hamlet. Das genau findet im Puppentheater nicht statt. Das ist die große Spannung, sondern der Körper, so nennt man das, ist exzentriert. Das heißt, der ist außerhalb des Körpers des Darstellers. Der wird meistens eben durch die Hand oder durch andere Sachen wird der belebt, animiert, aber er ist eben doch nicht der gleiche. Und dadurch findet so eine Übertragung statt. Und dadurch ist zwischen der Figur des Hamlet und der Figur des Darstellers ist so ein Zwischenraum. Und das macht es so besonders spannend, glaube ich. Also wir reden mal jetzt mal nicht von Kasper, sondern wir reden mal von ernsthaften Anführungsstrichen Puppen- und Figurentheater. Dieser Abstand zwischen dargestellter Figur und Darsteller, dass da so ein Abstand ist, der macht es für den Zuschauer so spannend, weil der Darsteller selber nochmal einen Kommentar zu der Figur geben kann. Das heißt, der Hamlet kann sozusagen körpersprachlich sehr verzweifelt sein. Der Darsteller kann uns aber, obwohl sein Hamlet gerade ganz verzweifelt ist, kann uns mit Augenzwinkern zuzwinkern und sagen, naja, so schlimm ist es auch wieder nicht. So der Bauchredner-Typ. Ja, so was. Also da entsteht so eine Spannung und dadurch kann der Darsteller noch mal eine zweite Haltung einnehmen. Hamlet ist verzweifelt aus verschiedenen Gründen. Der Darsteller wieder kann aber eine ganz andere Haltung. Und wir müssen als Zuschauer oder können als Zuschauer beide Haltungen erkennen, entschlüsseln, abnehmen und daraus unseren Reim machen. Das ist viel... Diese Wirklichkeit konstruieren. Genau, genau. Können wir noch mal kurz zurück... Also meine Frage war ja so eine strukturelle. Ne? Ja, also ich weiß, es gibt Stäbe, also Bewegung über Fäden, über Stäbe oder direkt aus der Hand Bewegung heraus. Ja. Gibt es da sonst noch irgendetwas, was wichtig ist? Was? Jegliche Form von Material erzählt anders. Insofern heißt es bei uns, also in den Kreisen der Puppenspieler, die Sprache des Materials. Damit sind wir wieder bei der Sprache. Es gibt also, die Sprache selbst hat nicht mehr so einen großen Einfluss auf die Figur, weil es gibt so viele andere Möglichkeiten, die Figur ausdrücken, der Figur Ausdrücke zu verleihen. Und da ist ein ganz großer Bereich, ist die Sprache des Materials. Also ob das aus Holz, aus Papier, ob es eine Flachfigur, ob es eine vollplastische Figur ist, eine halbplastische Figur, eine Maske, der Bereich ist da riesig. Und insofern ist die Sprache natürlich ebenso wichtig wie für Schauspieler, muss auch wirklich richtig gut ausgebildet werden. Aber wir haben oftmals nicht die Not, dass wir, und die haben wir sowieso nicht, dass wir sozusagen da realistisch denken müssen. Wir können da ganz anders surrealistischer denken. Insofern sind die Schauspieler natürlich darauf ausgebildet, die Sprache so emotional, aber dennoch so realistisch wie möglich zu benutzen, so dass sie auch später also im Film arbeiten können und so weiter. Da ist ja die Übertreibung eher nicht gesucht. Aber und die Puppen- und Figurenspieler werden anders ausgebildet, sprachlich zu arbeiten, also viel stilisierter, bis hin, dass man als mit Chargen arbeitet, also so künstlichen Übertreibungen. Mach mir mal die Hexe. Ganz böse ist es nachher so, dass wenn wir nachher Schauspieler ausbilden, dann geht es schon um viele Sachen, die sich fundamental auch von Puppenspielern unterscheiden. Aber ein Unterschied ist vielleicht einfach zu erfassen, Schauspieler müssen sich eigentlich gut verstellen können. Also die müssen wirkliche Verstellungstechnik, und zwar relativ schnell, müssen die einen anderen Bewegungsgestus einnehmen können und natürlich emotionale Ausdrücke im Gesicht erzeugen und so weiter. Also relativ schnelle Verstellung. Und Puppenspieler, die denken darüber auch nach, aber die gehen immer noch einen Schritt weiter. Das heißt, da geht es um Verwandlung, da geht es um Verwandlungstechniken. Also wie mache ich es denn, dass dieser Seemann sozusagen auch wirklich seebärtig aussieht? Das geht nämlich nicht nur mit Mimik, sondern vielleicht muss ich den nass machen oder vielleicht muss ich da... Die denken sofort so komplexer über eine wirkliche Verwandlung nach. Also es geht immer um diesen einen großen Unterschied, Verstellung und Verwandlung. Ich will um Gottes Willen nicht Schauspiel da misskreditieren, aber wenn man so... Nicht so lange da festhalten, tatsächlich. Ne? Also, ja, aber umso einfacher... Die Ausbildung geht einen gewissen Weg gemeinsam. Richtig. Und dann differenziert sich das aber sehr empfindlich. Ja. Ne? Ja, und am Ende bist du dann halt Puppenspieler und nicht Schauspieler. Genau. Und da ist jetzt, also wie gesagt, ich arbeite jetzt ja auch schon eine ganze Weile daran, Puppenspieler auszubilden. Das Erstaunliche ist, eigentlich kommt ja diese Puppentheater, wenn man es genauer anguckt, ist eine uralte Kunst, und wenn man es ganz genau anguckt, noch weit, also in den verschiedenen Zeitaltern von der Entwicklung von Theater, ganz, ganz am Anfang von Theater entstanden. Also man kann nicht sagen, es ist vorher entstanden, aber es ist eine ganz, ganz, ganz frühe Form, die sich dann immer weiterentwickelt hat, sehr parallel, dann wieder mal abgelöst, dann wieder zusammen, bis es sich dann so endgültig abgelöst hat. Aber entscheidend ist eigentlich immer dieser Punkt, dass wo das sozusagen weggeht vom, von dem menschlichen Körper, sondern sich in eine andere Dimension auflöst. Also dass auch der Fußboden, der für den Schauspieler unablässlich ist die Bühne, da ist der Boden, da gehe ich. Das ist ja für Puppenspieler schon ja nicht mehr klar. Der muss neu definiert sein. Die kann da sein und die kann fliegen. Wenn eine Puppe vom schwarzen Vorhang halt gezogen wurde, dann fliegt sie für mich. Klar, die kann fliegen. Und das ist zum Beispiel auch so ein ästhetisches Element, was so im Puppentheater natürlich so spannend ist, dass da ganz andere dimensionale Möglichkeiten sind. Ich glaube aber nicht, dass man sagen kann, also man wird Puppenspieler, weil man am Anfang solche handwerklichen Dinge lernt, sondern ich glaube, es geht am Ende schon nur über das Spiel. Mhm. Und wer sehr an sich da eben da reinsteigern kann und sehr daran glaubt, dass Figuren so entstehen, wenn ich so eine Holzfigur in die Hand nehme, dann ist da schon mal, glaube ich, so ein Grundstein gelegt. Und dann kann man immer noch, dann kann sich das so entwickeln, dass man dann Schauspieler wird, aber es gibt ein paar, die so eine Begabung trotzdem dann haben und daran auch festhalten. Und diese ganzen ästhetischen Prinzipien, die lernt man natürlich erst später, die lernt man auch nicht so früh, aber die lernt man dann schon und dann macht es erst richtig Spaß. Und wie viel Theorie steckt da drin? Weil, also ich bin ja nun so aus einem theoretischen Universitätsfilm, mit Kultur, Wissenschaft so ausgebildet worden. Das heißt, das Praktische ist mir in meiner Ausbildung eigentlich verwehrt geblieben. So, und ich musste permanent halt theoretische Konstruktionen analysieren, ja, oder halt gucken, wie ich das jetzt empfinde quasi und interpretiere. Ja. So kontextualisiere. Eigentlich ist es zunächst ohne Theorie ganz gut. Aber wir haben natürlich, und den gibt es schon lange, wir wissen Legitimationsdruck. Und so, da ist aber auch Theaterkunst und Puppenspielkunst sich sehr ähnlich. Die müssen sich auch legitimieren und deswegen muss eine Theorie her. Mhm. Auch Schauspiel würde ohne Theorie ganz gut funktionieren. So ist es auch so lange, also lange gewesen, dass alternde, erwachsene Schauspieler oder erfahrene Schauspieler junge Schauspieler ausgebildet haben und die haben dann ihre Erfahrungen weiterhin auf der Bühne gemacht und aus dem Haus. So hat sich's entwickelt. Commedia dell'arte, mhm, war der erste große Schritt, wo plötzlich Berufsschauspieler dieses Handwerk ausübten und die haben alle gelernt auf der Bühne während des Spiels. Die Theorie war im Prinzip war das alle praktisch. Mhm. Es gab parallel dann die Dramaturgie, also die Lehre vom Drama, und so entwickelte sich da sozusagen so eine eigene Wissenschaft, die wollte, dass das Drama, also das, was nachher die Schauspieler machen, eine gute Form hat und sauber ist und eben so funktioniert, wie es funktionieren muss, was eben von, also Aristoteles hat da was darüber geschrieben und das waren sozusagen so die Vorgaben, wie ein gutes Drama, wozu ist es überhaupt da, es soll die Menschen besser machen und so weiter und so fort. Dann entwickelte sich also die Dramaturgie, da wollte ich jetzt nicht erzählen, über Lessing und so weiter und so fort. Und dann eben Anfang des 20. Jahrhunderts die Theaterwissenschaft. Also das ist eben noch was anderes als Dramaturgie, aber wo wir jetzt plötzlich auf das Theater gucken und das, was sie machen, bewerten. Also eigentlich eine Wissenschaft, die immer erst anfängt, wenn das Theater eigentlich schon vorbei ist. Und mittlerweile ist es aber so, die moderne Theaterwissenschaft versucht natürlich jetzt auch Tendenzen zu erkennen und vorauszuahnen. Ein Gedanke, den ich jetzt gar nicht richtig, weil dann wird es zu krass theoretisch, glaube ich, verfolgen will. Aber also vielleicht kannst du mich aber zurechtweisen, wenn ich falsch liege. Die Aufgabe des Künstlers war nie zu verstehen, was er da tut, sondern der Künstler tut das. Und ja, es gibt andere, nämlich im Sinne einer Wissenschaft, die das beobachtet, bewertet, analysiert, was da getan wird. Das rückkoppelt sich wieder. Ja, und da könnte man natürlich auch sagen, okay, in dieser Dynamik der Rückkopplung beschneidet man sich selber in der Art und Weise, wie man die Dinge sieht, weil du halt natürlich das, was du gesehen hast, zwangsläufig wieder auch in dein weiteres Handeln integrierst, ja, und vielleicht Dinge dann halt nicht mehr tust, die du vielleicht intuitiv getan hättest. Auf der einen Seite, das ist dann also eine Einschränkung der Freiheiten einfach aufgrund des Impulses, den du zurückbekommst. Gleichzeitig aber halt irgendwie kannst du natürlich auch Hinweise für etwas kriegen, was du noch nicht gesehen hast und da bestimmte Wege beschreiten oder quasi praktisch forschend einen Weg gehen, der dir durch die Wissenschaft nahegelegt wird, weil es plötzlich bemerkt wurde oder beobachtet und beschrieben wird. In welcher Richtung welcher Richtung kann man weitergehen. Aber diese Suche, ich will etwas machen, was noch nie jemand gesehen hat, die ist ja sozusagen, das ist deine künstlerische Suche. Mhm. Auf diesem Weg bist du ja sowieso unterwegs. Aber da kommt eben noch eine andere Komponente dazu. Insofern würde ich das eher alles positiv betrachten. Nämlich, dass du als Schaffender, wenn wir mal jetzt so sagen, aber das ist für die Puppenspieler doch ziemlich brachial, realistisch, also als Spieler, der unmittelbar vor Publikum steht und unmittelbar mit dem Publikum jetzt dieses Theaterereignis schafft. Und zwar immer wieder neu. Da ist ja die, also Wiederholung ist da überhaupt nicht gesucht, sondern gesucht wird immer, dass jede Aufführung was Besonderes hat und was Einzigartiges ist. Und, aber du musst dir jetzt vorstellen, nun ist Puppentheater jetzt im Augenblick für Erwachsene sicher anerkannt und auch also sehr gerne gesehen, aber es ist jetzt nicht so, dass da Millionen Leute da hingehen, ja, wie zum Fußball, ja, ja. Sondern natürlich ist, sagen wir mal, ist es glaube ich 50-50 und ich bin auch ganz stolz, dass es mittlerweile 50-50 ist, weil als ich angefangen habe, war Puppentheater eine Kunst, wo eigentlich nur für Kinder gespielt wurde. Also 50% wurde. Sind Erwachsene, ja, auch in erwachsenen Themen. Richtig. Und 50% ist Kindertheater. Dazu vor und, Weihnachtszeit. Oder? Genau. Und da ist es eben zum Beispiel so, dass von Schauspielern wird es also gar nicht mehr so erwartet, da bist du eben Kindertheater-Schauspieler oder Burgschauspieler. Bei Puppenspielern ist das automatisch eins. Mhm. Das heißt, wenn du das ganz realistisch und anguckst, dann sieht es so aus, dass du natürlich früh morgens schon um 10 eine Kindervorstellung machst. Und die muss einfach funktionieren, aus verschiedenen Gründen. Dann kannst du auch abends noch eine Erwachsenenvorstellung machen, aber du bist immer ganz stark mit dem Publikum beschäftigt. Und du musst sozusagen auch Sachen und Geschichten erzählen, die das Publikum interessieren. Das heißt in dem Sinne für Kinder doch, also ich will nicht jetzt sagen, das sind alles nur Märchenthemen, aber doch sehr fiktionale Geschichten erzählen. Und für Erwachsene ist es eher umgedreht, dass du sagst, da ist ja die Form so fiktional, weil jetzt sieht ja kein Schauspieler da. Das ist selbst für Erwachsene ja oftmals ungewöhnlicher, sondern die Geschichten müssen sozusagen, weil die Form schon so fiktional ist, müssen eher realistischeren oder in dem Sinne würde ich eher sagen philosophisch-ästhetischen Kern haben, den jedes Schauspiel natürlich auch hat. Aber das ist natürlich durch die Übersetzung, wie sozusagen diese Geschichte gezeigt wird, automatisch so, dass das viel ästhetischer ist und dadurch muss eigentlich der Kern viel realistischer sein. Und so ist eigentlich auch mein Weg gewesen. Also ich habe jetzt, wie gesagt, wir haben vorhin erzählt, ungefähr bis ich 18 war und zur Armee musste, habe ich also ein bisschen Abitur nebenbei gemacht, aber eigentlich war ich immer nur da, mich nur mit Puppentheater beschäftigt und hat viel gelernt als Darsteller, aber auch im Umgang mit Menschen. Einfach mit Menschen, mit meinen Kollegen, sehr so was man da so eben als Darsteller lernt, was andere Leute ganz mühsam anders lernen müssen. So eine gewisse Zuverlässigkeit oder, weil wenn Vorstellung ist, einfach Vorstellung, da gibt's nichts, was dich, also außer dir fehlt ein Arm oder so. Aber solche seltsamen Prinzipien des Theaters, die das Theater so heilig machen, die das Theater so machen, dass es fast wie Familienersatz funktioniert, oftmals heute auch noch. So, das war sozusagen die Sozialisation, die ich hatte, dass ich da also ganz viele so Eigenschaften erlernt habe, die andere offensichtlich mühseliger lernen müssen. Die waren für mich ganz selbstverständlich. Ich meine, das sind ja, weiß nicht, ob man sowas als im Neudeutsch Soft Skills bezeichnen kann, also sind ja letztendlich genau die Fähigkeiten, die eigentlich über ein fachliches Wissen weggehen. Sondern eigentlich eher so eine Art menschliches, also das menschliche Verhalten. Genau. Formen im gesellschaftlichen Zusammenhang quasi. Richtig. Ja? Also Pünktlichkeit wäre so ein Wert halt. Aber ich will auch noch sogar ein bisschen erweitern. Das ist Einfühlungsvermögen, also Empathie. Weil das ist sowohl die Einfühlungsvermögen im Umgang mit dem Zuschauer, mit dem Publikum, als dieses Vermögen in dieser Gruppe der Darsteller. Und Theater ist immer eine Gruppenarbeit. In dieser Gruppe sich entsprechend zu verhalten, einzufügen, dass die ganze Gruppe muss funktionieren. Und das hat sich dann nun in meiner sozusagen Entwicklung schon auch insofern erweitert, weil es war auch eine Gesellschaft, die nicht wirklich funktioniert hat. Und insofern war ich dann mit 18, stand ich dann da und wusste eigentlich nicht, ich wäre gerne auch Puppenspieler geworden. Aber der Weg, dass ich jetzt, nachdem ich das schon so lange gemacht habe, dann in so eine rumziehende Puppentheaterfamilie da eintrat, und da gab es vielleicht in der Zeit, waren das vielleicht noch 10 oder so, die es da so gab. Wir schätzen, das ist so in den 60er Jahren gewesen. Anfang genau, also ich war Mitte 60? Bin 70, habe ich Abitur gemacht. Okay, na gut, ja, dann also schon 10 Jahre nochmal später. Und da gab es auch diese Familien ja nicht mehr. Mhm. Also nur so eine Reste, und die machten ganz traditionelle Puppentheater, das war schon längst nicht mehr mein Ziel. Mhm. Also ich wusste eben auch nicht so richtig, wie das jetzt weitergehen soll, und war auch andererseits, war ich auch technisch nicht ganz blöde, sodass ich dann, was Moderne war damals eben, ganz modern war plötzlich so Elektronik und sowas konnte ich und habe ich auch zu Hause schon immer rumgebastelt und gemacht und so, dass das dann sehr nahe lag. Dann hab, und dann hieß es, naja, mach doch sowas jetzt, dann kannst du, da kannst du bestimmt einen tollen Beruf ergreifen. Und aber ich, richtig aufgegeben hast du es ja jetzt nicht, ne? Naja, eigentlich nicht. Es ist auch immer, ist das auch immer noch mein Spaß, ehrlich gesagt. Das kann ich nach wie vor. Das reicht dazu, einen Teil deines Gelderwerbs durch Kurse, also für andere, also Wissensvermittlung. Ja, also hin wie her, ich glaube, ich habe so viel anderes neu gemacht, dass ich da immer... Darüber reden wir jetzt aber nicht, ja, weil genau. Es mit dem Rahmen gültig ist. Aber jedenfalls habe ich dann erstmal Elektronik studiert, wobei, als ich dann angefangen habe, hatte ich erstens da nochmal so einen kleinen Bruch, den kann ich ja vielleicht noch erzählen, aber am Ende merkte ich schon gleich, sag mal, mindestens im ersten oder zweiten Studienjahr, das wird das nicht sein, was ich in meinem Leben mache. Das ist zwar toll, das funktioniert auch, und wenn man auf den Knopf drückt, passiert irgendwas Schönes, aber das ist mir viel zu wenig. So dass ich dann eigentlich schon, also wie gesagt, im ersten Studienjahr, wie das so ist, ich war 1968 in der 10. Klasse, als der Jugendaufbruch in Europa losging, war das meine Generation, oder sagen wir mal, Leute, die so 3-4 Jahre älter sind als ich, aber das war immer meins auch. Und insofern bin ich dann zum Studium gegangen, immer mit dem Hintergrund, das Studium ist auch dazu da, so wie das in Paris war und wie das eben überall in Westeuropa war, dass Studenten sich um ihre Welt kümmern. Als Mensch zu entfalten. Genau, die Position zu finden, genau, und die Welt zu verändern. Mhm. Weil die Welt, diese Gesellschaftsordnung, so wie sie... die angeboten wurde, ja, die hat mir 70er. Nicht gefallen. Ne? Mhm. Also die war ja sozial, sagen wir mal, sicher achtbar, aber diese ganze politische Verlogenheit, das war nicht lebenswert. Das war sozusagen eigentlich lebensunwirklich, unmöglich. Und das hat mich auch furchtbar angekotzt. Und insofern wollte ich da schon, ich wollte nicht die DDR abschaffen, aber ich wollte, dass das eine bessere Gesellschaft wurde. Ende aus. Und da hatte ich eben sozusagen, gleich im ersten Studienjahr bin ich mit diesem Hintergedanken, also zum Studenten geworden, habe sicher da meine fachlichen Dinge da gemacht, aber eben ganz viel nebenbei. Unter anderem war auch gerade dieser Sechstagekrieg Israel gegen Ägypten, das war ja auch alles nicht so lange her, und das war alles so entstellt und verzerrt in der DDR berichtet worden. Nun wusste ich da auch nicht viel, ich hatte ja keine anderen Informationsquellen, aber ein bisschen war mir vollkommen klar, das kann so alles nicht stimmen, was uns da erzählt wurde. Und dadurch, dass also jetzt meine Familie da so einen jüdischen Hintergrund hat, fand ich das auch ungerecht, dass das immer so einseitig nur berichtet wurde, und habe dann sozusagen mich da gekümmert und relativ schnell, also in Berlin gab es eine israelische Botschaft, ich bin da hingegangen, da waren zwar lauter Polizisten, aber keiner hat einen gehindert, da reinzugehen, also bin ich da reingegangen, habe mir irgendwelche Informationen besorgt und so weiter und so fort. Und es war auch, da gab es ein ganz kurzes Loch in dieser Zeit, so 70er, Anfang der 70er, du weißt es wahrscheinlich besser, ob das sozusagen diese Folgen der Bitterfelder Konferenz vielleicht gerade war. Das war eine Annäherung zwischen DDR und BRD. Genau, da gab es so eine ganze Zeit, wo es so ein bisschen lockerer alles war plötzlich. Und da wurde dann auch, plötzlich wurden solche Sachen zugelassen, es wurde eine so eine außenpolitische Zeitung plötzlich in der DDR herausgegeben, die so außenpolitische Sachen dann da veröffentlichte. Da war so ein Klima, dass man jetzt über so eine Sachen redet. Und da habe ich dann, da in Dresden habe ich studiert, so ein also ich nannte das Philosophie-Club, ich habe einfach einen Club gegründet und habe sozusagen jeden Mittwoch treffen wir uns jetzt und da gibt es das Thema und das Thema, das mir und ich werde Leute besorgen, die da was vielleicht vortragen, aber es geht vor allem darum, dass wir unsere Gedanken austauschen. Und die erste Veranstaltung war, dass ich gesagt habe, jetzt wollen wir doch mal sozusagen das nochmal genauer betrachten mit diesem Sechstagekrieg, den die Israelis zwar so glorreich gewonnen haben, aber eigentlich sind sie ja schuld an allem und so weiter. Das war auch, also wie jetzt im Nachhinein muss ich sagen, auch erstens plump provoziert und zweitens dumm, natürlich war dumm und auch hochnäsig, weil es ja klar die Hälfte mindestens, also erstens kamen ganz viele Studenten und zweitens also war mindestens die Hälfte war das Stasi-Fritzen, ja. Na klar. Das heißt, ich wurde schon am nächsten Tag, also nächsten Früh gleich da zum Rektor der Hochschule, also der Uni da bestellt und hatte Glück durch verschiedenste Umstände, dass ich nicht gleich irgendwie in den Knast kam, sondern ich bekam Bewährung in der Produktion und war sozusagen schon nächste Woche bei der Eisenbahn Gleisbauarbeiter. Und habe dann ganze da, also ziemlich lange Zeit, da beim Gleisbau bei der Eisenbahn gearbeitet. Das wiederum hat mir erstmal so ein bisschen den Abstand überhaupt zu meinem Leben gebracht. Da habe ich ganz viele, also ich war ja, kam ja aus so einem großbürgerlichen intellektuellen Haushalt und plötzlich sah ich so einfache Menschen, ganz anderes Leben hatten, ganz anders die Welt betrachten, ganz andere Notwendigkeiten hatten. Und da, also ich muss sagen, da habe ich so viel gelernt wie bei dem ganzen Studium nicht. Das war toll. Und da denke ich auch immer noch, also es war natürlich eine böse Schinderei, aber ich habe da so irgendwie so viel gelernt für mein Leben, dass es schon toll war. Und anschließend bin ich dann wieder zurückgegangen, habe auch mein Studium zu Ende gemacht, weil ich dachte, nee, gerade darfst du jetzt das nicht hinschmeißen, sondern musst das jetzt zu Ende machen, um diesen Pfeifen da irgendwie zu zeigen, dass das so einfach nicht ist. Und habe erstmal mein Studium zu Ende gemacht, habe dann aber gleich, als ich wieder da war, also Anfang des dritten Studienjahres, erstmal ein Theater gegründet, weil ich dachte, und jetzt komme ich darauf, Theater hat mit der Wirklichkeit zu tun, wirkt auf die Wirklichkeit ein und ich muss das, was ich jetzt kann, was ich offensichtlich doch jetzt schon gelernt habe und kann, also Theater machen, dafür einsetzen, um die Wirklichkeit zu ändern. Also insofern ist der Theateransatz, den ich habe, nicht so sehr so ein handwerklicher, dass ich sage, ich kann künstlerisch arbeiten, sondern ich wollte schon damit auch die Welt verändern und auf Leute einwirken und die Geschichten erzählen, die sie beeindrucken. Auch da jetzt eine vorsichtige Frage, berichtige mich. Sind wir jetzt so quasi auch in der Jetztzeit mental angekommen, wie dein Approach zu Theater und wie du Puppentheater siehst und was du zeigen willst, was du übertragen willst? Sind wir da jetzt schon? Naja, sagen wir mal so, es gibt noch einen Schritt. Aber ich habe jetzt erzählt, dass ich sozusagen nicht nur künstlerisch das machen wollte, sondern auch aus so einem politischen Gestus, ja, aus so einer politischen Haltung. Und das, finde ich, ist, glaube ich, wichtig für Theater. Und das ist genau das, was, also eine Zeit lang, jetzt ist ja wieder besser, aber eine Zeit lang auch überhaupt dem Theater in Deutschland, glaube ich, ganz schön gefehlt hat. Ja, richtig. Und dann ist es so, ich habe dann mein Studium zu Ende gemacht, hatte so ein bisschen Übergangszeit und also verschiedene Versuche, aber habe am Ende ich hatte dann mein Studium abgeschlossen, das überhaupt nicht gebraucht, sondern habe dann als Puppenspieler wieder gearbeitet und hatte dann so eine Kurzausbildung, wurde so eine Kurzausbildung für so Volkspuppenspieler in Leipzig an der Theaterhochschule angeboten, bevor die richtige Ausbildung hier in Berlin installiert war. Gab so eine Art Zwischenschritt, der war dann in Leipzig an der Theaterhochschule und da hatte ich mich dann kurzerhand beworben, wurde auch angenommen und habe 2 Jahre dort in Leipzig diese Ausbildung gemacht, hatte dann so eine sogenannte Berufsausbildung. Also so ein Berufsausweis, das heißt, ich durfte jetzt, es war jetzt erlaubt, dass ich beruflich als Puppenspieler arbeiten kann, obwohl ich nicht studiert hatte, aber damit konnte ich dann arbeiten und es war natürlich eine ganz schöne Zeit, habe dann also einfach als Puppenspieler mit dem Wissen, was ich jetzt hatte, gearbeitet, aber wie gesagt, ich habe da kein schlechtes Gewissen, weil ich so viel gelernt hatte schon in meiner Kindheit und in der Jugend. Und das war nochmal ein ganz wichtiger Punkt, dann bin ich also Jahre, eine schöne lange Zeit, wirklich als Puppenspieler durch die Lande gezogen, also in dem Fall durch Ostdeutschland, nach hinten und vorne und habe Puppentheater gemacht und einfach nochmal alle gelernt, was man wissen muss, um auf der Straße zu bestehen. Weil letztendlich ist es natürlich harte Arbeit. Das heißt, du kommst da früh hin in so einen Kindergarten, nichts ist vorbereitet. Du musst überhaupt erstmal eine Atmosphäre schaffen, was für Theater ja sowieso eines der allerwichtigsten Sachen ist, dass da eine Atmosphäre entsteht. Die muss man irgendwie schaffen. Oder die haben das vorbereitet. Da musst du dann auch gut sein, musst wach sein, musst frisch sein und so weiter und so fort. Oder ich habe wirklich auf der Straße gespielt. Also bei vielen solchen Festen, da gab es auch eine Zeit lang, wir sind jetzt so Ende der, Anfang der 80er Jahre vielleicht schon. Und da habe ich viel auch draußen gespielt. Und das war so eine ganz harte Schule. Ich hatte, also mir ging es total gut, weil ich habe damit dann zu Geld verdient. Ich konnte mir, obwohl ja das dann schon, also so im Verhältnis zum Einkommen eines Arbeiters, ist ja ein Auto ganz teuer gewesen, nicht wie heute. Aber ich konnte mir eben ein Auto leisten und konnte mir sogar einen Wohnwagen leisten. Das heißt, ich fuhr da rum mit Auto und Wohnwagen und war dann auch da und da bekannt, sodass in diesen Urlaubsgebieten, also gerade so in Mecklenburg und Ostsee und so, da gab es eben so eine Vorläufer der heutigen Tourismusverbände und die engagierten eben Künstler, damit in ihren Urlaubsgebieten das da irgendwie Kultur gibt. Ja, was passiert. Genau. Und da war das, also das war allmählich, das war genau in der Zeit, wo ich da so war, entwickelte sich das gerade. Also zunächst musste man einmal anrufen und sich anbieten, aber später war es so, dass die mir ganze Tourneen zusammengestellt haben und ich dann sozusagen dann immer unterwegs war. Den ganzen Sommer war ich weg. Ich bin dann im, weiß nicht, im Frühjahr losgefahren und kam im Herbst wieder, aber ich bin ja nicht mehr nach Berlin zurückgefahren. Und das war also erstens auch nochmal eine ganz große Schule, dass ich ausprobiert habe, wie das wirklich funktioniert, wie man die Leute wirklich erreicht, ohne dass ich eigentlich diesen ursprünglichen Gedanken, dass ich auch dadurch die Welt verändern will, aufgegeben habe, sodass ich da auch ein unbequemer Typ war, und aber durch diese Form des Puppentheaters war das alles noch legitim. Ja, und gar nicht so leicht anzugreifen. Nicht verhaftbar. Ja, richtig. Und das fand ich ist ein, also das war die allerbeste Zeit für mich, mhm. Weil da hat Brecht schon gesagt, man muss eben klüger sein als die Feinde oder als und das war so. Ich war einfach klüger als sie. Ich war gebildeter und habe Sachen gemacht, die Leute verstanden haben, und im Theater konnte man, war sowieso das beste Feld, wo so Metasprache stattfand. Und das war, hat super funktioniert. Und ich habe dann eben das natürlich dann auch mit anderen Kollegen gemacht, sodass ich dann zuerst alleine, aber später mit anderen auch gearbeitet habe und später dann natürlich, um da auch dran zu bleiben, viel mehr dann auch Stücke inszeniert habe, als ich selber gespielt habe. Und das war jetzt eigentlich der entscheidende Schritt. Ja. Ab da war es dann passiert, sozusagen. Dann hatten wir nämlich jetzt noch als letztes eigentlich den Vektor in die Jetztzeit. Jetzt genau dieser Postwende. Zeitraum bis heute. Du hast es nicht weggepackt, aber naja, auch nicht ganz, bist ja auch nicht jetzt so hilarious. Naja, das hat sich für mich doch nochmal, also ich meine, das hat sich schon, also vielleicht muss man da einhaken, dass man sagt, diese Entwicklung, die ich sozusagen für mich jetzt beschrieben habe, da war ich aber nicht der Einzige, sondern die ganze Puppentheaterkunst hat sich in DDR-Zeiten wirklich grandios entwickelt und wirklich, also sagen wir mal, wenn man das einfach so sagen kann, doch moderner als die Puppentheaterentwicklung im Westen Deutschlands, wo es sehr konservativ blieb, weil automatisch dort jeder Puppenspieler sozusagen Alleinunterhalter war oder Unternehmer war. Und diese komische, also wirklich Überlebensschwelle, die gab es aber zu DDR-Zeit nicht, weil es hier so super einfach war, damit Geld zu verdienen, dass wir darüber ja nicht nachgedacht haben. Mhm. Da hast du nur darüber nachgedacht, dass dich möglichst die Zensur oder irgendwelche Stasi-Fritzen nicht erwischen bei dem, was du da erzählt hast. Das war aber, also wie gesagt, ich war da nicht der Einzige. Es gab eine ganze Gruppe, eine ganze Schicht, die so gearbeitet haben. Nicht nur, also auch als Schauspieler, wobei da war es schwieriger, aber in dem Bereich der Puppenspieler war das toll, war das richtig toll. Wir haben echt Metasprache erzeugt. Die Leute haben unsere Sprache verstanden, konnten die entschlüsseln, weil alle waren darauf auch trainiert. Und wir konnten ganz anders Inhalte vermitteln als alle anderen. Auch viel, viel mehr und viel besser als Puppen, als bildende Künstler. Aber immer auch, also wir haben Kindertheater gemacht, aber immer ganz von Anfang an auch Theater für Erwachsene. Und da habe ich dann sozusagen auch sehr viel, wie soll ich sagen, ja, irgendwie gemacht und war da dann irgendwie berühmt und bekannt. Und es war auch so, dass die Staatlichkeit auch da ziemlich, also zuerst nicht, am Anfang ganz gut fand, dass sich da so eine Puppenspiel Kunstschicht da so entwickelt hatte. Und dann, wie gesagt, wurde ja sogar eine Hochschule eingerichtet, wo man das jetzt lernen konnte und so weiter und so fort. Also die waren dann, das wurde glaube ich schon einigermaßen gut beobachtet. Na, jedenfalls am Ende war ich da ziemlich weit vorne und bekam dann so ein Angebot, mich nochmal irgendwie auszubilden. Da war ich dann schon eigentlich älter als ein normaler Student, aber wie gesagt, die wollten, dass sich das da entwickelt und sie hatten eben auch bemerkt, dass es viel zu wenig Regisseure gibt. So dass ich dann also schon 84 habe ich da so einen großen Preis gewonnen, aber eigentlich schon ab Anfang 80 wurde da mir da rumgeschraubt, ob ich nicht lieber diesen Weg jetzt gehen will, also als Regisseur zu arbeiten. Und das habe ich dann auch gemacht, habe dann da ewig da als Assistent gearbeitet und das noch immer nebenbei immer inszeniert und so weiter und so fort. Und am Ende bin ich dann, also habe ich ja richtig nochmal dann Schauspielregie studiert und habe jetzt sozusagen sowohl eine Puppenspieler- als auch eine Schauspielerausbildung. Und das war sozusagen der Weg für mich, deswegen war für mich das ganz einfach, weil sozusagen das eigentliche Puppenspiel auf der Straße hatte ich dann schon aufgegeben. Ich habe viel mehr mit Gruppen und mit Puppenspielern inszeniert und später dann eben mit Schauspielern auch inszeniert und so war ich dann, also am Ende war ich dann Regieassistent am Deutschen Theater und dann habe ich dort also, ja, ging es mir eigentlich ganz gut. Ich hätte da auch bleiben können und hätte bis heute da ganz gutes Geld verdient. Aber durch diese politischen Verwicklungen, die ich da hatte noch mehr, aber durch die ich da mal so angedeutet hatte, jetzt schon, war ich jetzt nicht tragfähig und bekam auch keinen Pass und so. Das heißt, ich war schon ein toller Assistent, wenn wir in Berlin waren. Aber für die Auslandsreisen war das scheiße. Da wurde ich wohl nicht mitgenommen und da habe ich mich immer, ja, genau, da habe ich mich auch mal furchtbar ärgert, weil wenn die da wo irgendwo hinfuhren, dann musste irgendein anderer Werkstattstyp übernehmen und das war natürlich und so weiter. Und insofern habe ich dann gesagt, nee, dann muss ich jetzt hier, das muss nicht mein Ende sein, was auch nicht so einfach war, weil es war ein guter Job, sondern dann studiere ich das jetzt nochmal und habe dann mich nochmal beworben da, also beim Regieinstitut in Berlin und habe dann eben richtig nochmal also Regie studiert und war 89 genau mit meinem Regiestudium fertig. Oh, also Punktlandung. Punktlandung, weil das war so eine spannende Zeit und ich konnte natürlich in, also die letzten vier Jahre der DDR haben wir so viel Experimente gemacht und ausprobiert, wie Theater auch auf die Wirklichkeit einwirkt und haben da auch ganz viel natürlich tolle Erfahrungen gemacht, sodass ich dann 89, also wie gesagt, fertiger Regisseur war. Dann zerfiel zwar die ganze DDR, aber meine Erfahrungen an Theaterkunst hatten sich nochmal vervielfacht. Und das habe ich dann, das war dann ganz komisch, weil also nach der Wende plötzlich 90 wurden die ganzen Stasi-Lehrer aus den Hochschulen entfernt und ich war eben noch Student und dann fragte aber die Ernst-Busch-Schule, ob ich nicht jetzt gleich da bleiben will als Dozent, weil ich ja jetzt war ich nun schon älter als die normalen Studenten und deswegen war das ja kein Problem. Und dann bin ich sozusagen vom Studenten gleich in den Dozentenstatus da gerutscht, was also toll war und was auch für mich bedeutet, dass ich erstmal da auch wieder abgesichert war. Andererseits, sag mal gut, ich hatte aber schon viele, viele Jahre also als Assistent auch an Schauspieltheatern gearbeitet. So richtig fehlte mir nicht die Theaterpraxis, aber mein Drang, dass ich sage, ich bin ja jetzt fertig ausgebildet und die ganze Vorausbildung sowieso war natürlich sehr, sehr groß, eigentlich dann nicht bloß als Dozent an der Schule zu bleiben. Das hat mir großen Spaß gemacht, also nach wie vor. Und dadurch hatte ich dann auch ganz viel Berührung mit jungen Schauspielstudenten und Puppenspielstudenten. Und das macht immer Spaß, weil die ja noch richtig Feuer haben. Aber ich wollte schon noch weiter. Und dann war sozusagen eine Begebenheit, die ich schneller erzähle. Durch diese Wirren der Wenden, vielleicht muss man so sagen, waren ganz andere Dinge möglich. Unter anderem wurden also in verschiedenen Gegenden Deutschland neue Theater gesucht, erfunden, gegründet und andere wieder geschlossen. Und das war so ein Umbruch. Und in dieser Zeit des Umbruchs gab es eben die seltsame Situation, dass also die Stadt Jena, tolle Studentenstadt und auch eine Stadt von Erfindung und Intellektuellen und Kulturstadt, die hat ein eigenes Theater, was von Gropius gebaut worden ist. Also eigentlich wirklich ein richtig, das ist zwar dann nach dem Krieg nochmal von den Jenenser Bürgern umgebaut worden, weil ihnen das nicht so gefallen hat, aber die Stadt Jena und die Jenenser Bürger sozusagen hatten eben immer ein großes Konkurrenzverhalten zu Weimar und waren eben immer sauer, dass also das große deutsche Nationaltheater war eben in Weimar und nicht in Jena, obwohl sie da auch so einen tollen Theaterbau haben und so weiter und so fort. Das Theater in Jena war dann baufällig und ist schlecht behandelt worden und ist dann auch in 87 geschlossen worden. Also das stand dann auch leer und war eine Bauruine. Aber jetzt in der ersten Wahl nach der Wende, in der ersten freien Wahl, hatten die politischen Parteien eben alle irgend so ein Wahlprogramm vorgelegt und da hatte die SPD die Idee und hat die dann da vorgelegt, wenn ihr uns wählt, dann würden wir das Theater wieder eröffnen. Die wussten überhaupt nicht wie, aber das haben sie erstmal da reingeschrieben und die wurden dann auch gewählt und jetzt wollten die das Theater wieder eröffnen, hatten überhaupt kein Geld, keine Ahnung, gar nichts und haben so eine seltsame Ausschreibung oder so Emissäre in die Welt geschickt, die so ein paar Leute anquatschen sollten, die das vielleicht machen. Und unter anderem kam es auf die Idee, wir schicken mal ein paar Leute an die Berliner Schauspielschule, die hätten einen guten Ruf, das sind Studenten, vielleicht kommen die dann. Die sind nicht so teuer und da können wir das vielleicht machen. Und so entstand es, dass ich nachher mit einer Gruppe von Studenten, also ich war da nun Dozent und die waren meine Studenten und die waren jetzt fertig, also Absolventen, ging, sowas ist in der Theatergeschichte nicht, also öfter passiert, dass so eine ganze Abschlussklasse oder so eine ganze Gruppe dann an ein Theater geht und so weiter ja auch. Wir haben da den Zuschlag bekommen und wir gingen dann also nach Jena und haben dort dieses alte Theater wieder neu eröffnet und das war schon eigentlich eine ganz tolle Zeit und da habe ich sozusagen wirklich die größten Inszenierungen gemacht, künstlerisch für mich, aber auch die größten, wie soll ich sagen, Punkte erreicht an künstlerischer Ausstrahlung. Krass. Insofern ist für die Wende für mich ganz gut ausgegangen. Hat in dem Fall dann weniger noch was mit Puppenspiel zu tun, aber im Theater bist du ja da auch als Regisseur. Richtig, aber da war ein Credo zum Beispiel in Jena, Jena ist ein ganz besonderes Theater, bis heute für die Theaterwelt sozusagen der Himmel. Also weil wir ein ganz anderes Theater gemacht haben und dieses Prinzip des Theaters, was wir dort erfunden haben, sehr selbstverantwortetes Prinzip und das kann ich vielleicht extra nochmal erläutern, aber muss ich jetzt nicht. Auf jeden Fall alle jungen Theaterleute träumen davon, nach Jena zu gehen, bis heute, weil das so ein tolles Theater ist. Aber eins der Prinzipien, die ich damals eingeführt habe, war eben, das ist ein Totaltheater. Es wird jede Form von Theater dort gemacht. Also ich habe auch sofort da Puppentheater inszeniert, wir haben auch Oper inszeniert, natürlich tolles Schauspiel und kleine Revue und Nachtkabarett und alle Formen von Theater haben dort ganz schnell und geballt auch stattgefunden. Na gut, jetzt sitzen wir bei unserem Arbeitgeber und machen entmenschlichte Bildschirmarbeit. Das heißt also eigentlich erwischt dich ja, egal wie alt du bist, irgendwie also fließende Momente, Höhen und Tiefen, irgendwie manchmal kann man sehr gut davon leben, manchmal reicht es nicht mal zur Miete und man muss sich was anderes organisieren. Na gut, aber Churchill hat gesagt, das Leben ist wie ein Theater, also zuerst bist du der Jungdarsteller und spielst die großen Hauptrollen, später kannst du dann die Mütterrollen spielen, dann sitzt du noch im Souffleurkasten und irgendwann siehst du den Vorhang zugehen. Und totale. Aber so ist es einfach. Also ich habe jetzt ja auch viel gemacht und alles Mögliche erlebt. Also ich finde ja, dass man, umso älter man wird in dem Beruf des Regisseurs, eher besser wird, weil du hast viel mehr, noch mehr Lebenserfahrung und traust dich andere Sachen nochmal und kannst es auch anders ausdrücken. Also man wird nicht schlechter, sondern besser, wenn man älter wird. Aber heutzutage ist das eben so eine seltsame Form von Theater geworden und jetzt, ich bin nicht mehr hip. Das ist der einzige Grund. Man ist eben nicht mehr hip. Die Halbwertszeit oder die Verfallszeit von Regisseuren, die ist, also wird immer kürzer. Schauspieler, Musiker, das ist halt der Kulturbetrieb, ne? Ja, genau. Und da ist eben so ein hipper Regisseur, der ist da und dann ist der plötzlich ganz oben und dann ist er aber nach 2 Jahren ist er schon wieder durch. Weil da wissen alle, er macht das sowieso so und da wissen wir, weg ist er. Mhm. Das ist mir ja eigentlich nicht so passiert, ich war ja ganz lange. Aber am Ende... Was eigentlich das Schönere ist, muss ich sagen. Also mir persönlich gefällt es mehr so quasi einen sanften, aber steten Bogen, ja, anstatt halt immer so eine krasse Spitze und dann mit einem tiefen Fall kombiniert, irgendwie so, was halt eher so der Standard im Augenblick ist. Genau. Und das ist mir, ich wollte sagen, nicht passiert, aber natürlich bin ich jetzt nicht mehr ans Oben. Und das war eben so, die haben schon lange, also immer verschiedene Schulen an mir rumgefahren, auch meine alte, also mein Ausgangspunkt, die Ernst-Busch-Schule, haben ja auch immer lange gefragt, ob ich nicht da unterrichte und so. Und ich habe mich da, also habe da auch immer lange gezögert, weil ich dachte, ich bin Regisseur, ich will auf der Bühne arbeiten. Aber dann kam der Punkt, wo ich erstens gemerkt habe, das ist jetzt auch gut, mal von den Erfahrungen auch zu erzählen und da auch mal, wie soll ich sagen, zu arbeiten, um eben genau den Punkt zu beschreiben, dass es nicht nur handwerkliche Tätigkeit ist, sondern dass man also sozusagen auch eine politische Aufgabe hat, die heute vielleicht nicht so sehr darin besteht, dass man sagt, ich möchte antikapitalistisch arbeiten oder eben sozialistisch oder so, sondern die vor allem darin besteht, dass man menschlich anders arbeiten muss. Also ich finde, dass die Theaterarbeit heute ganz viel auch von Tröstung hat. Dass wir sozusagen Sachen auf der Bühne sagen, die Leute so ja nicht wissen, aber plötzlich merken, wie das ist. Und wir können aber sozusagen das aussprechen für sie, wir können für sie das formulieren. Und sie kommen dadurch mit sich selber wieder gut ins Reine. Und das Trösten heißt ja auch, also auch wieder unsere gesellschaftliche Entwicklung. Es gibt ja keine Alternative, die du favorisieren kannst. Richtig. Sondern du tröstest, weil es halt so alternativlos ist. Genau. Und du sagst aber immer, Leute, verliert nicht den Mut. Es geht immer weiter, verliert nicht den Mut. Und das finde ich zum Beispiel ist mal sowohl für Kinder als Erwachsene erstmal eine ganz gute Ansprachehaltung, dass wir Mut geben und insofern eben trösten. Und da gibt es ja nicht so viele Einrichtungen, da gibt es die Kirche noch und vielleicht Fußball. Und für Erwachsene gibt es noch Sex, was uns so Trost bringt. Und mehr gibt es nicht. Und da ist Theater in dieser Liga aber doch relativ einzigartig, denn im Kino ist es eben doch nicht so. Im Kino schon gar nicht. Weiß ich schon gar nicht, genau. Aber so ist es eben gekommen. Aber da schäme ich mich jetzt auch nicht, weil ich habe viel durch und alles Mögliche gemacht. Und jetzt bin ich eben nicht mehr so hip. Jetzt dafür unterrichte ich noch Studenten. Das Geld reicht nicht aus. Da muss noch ein bisschen Kohle ran, weil ich drei Kinder habe und so. Insofern kommen dann auch solche Jobs. Aber was habe ich alles schon für Jobs nebenbei gemacht, um meine Kunst zu machen? Also, das war auch normal halt. Aber also, es war eine Zeit lang halt nicht normal. Aber, ja, man denkt es immer. Aber eigentlich, sagen wir so, wenn du natürlich nachher ganz groß bist, dann musst du nicht mehr andere Jobs machen. Ja, aber dafür hast du auch echt was an der Backe, sag ich mal. Ja, genau. Ja, also, da musst du auch erstmal das oben lassen. Da musst du auch erstmal hinkommen und bis du da oben bist, hast du auch schon erstmal ein paar Jobs gemacht, die du eigentlich nicht wolltest. Und dann kannst du vielleicht davon leben, bei mir ist es anders gelaufen, dass ich jetzt so zum Ende hin eben noch Jobs machen muss, aber am Anfang war ich Taxifahrer und sonst was alles. Ja, das ist natürlich. Genau, deswegen macht mir das jetzt also dieses jetzt Job zu machen, um noch ein bisschen Kohle ranzuholen, das macht mir nicht aus. Also, das ist ein schöner Ausgang auch tatsächlich so. Dann würde ich tatsächlich das Gespräch hiermit beenden. Mit diesem Blick auf die Dinge. Außer es gibt natürlich noch etwas, was du jetzt unbedingt noch wichtig empfindest, was unbedingt gesagt werden muss von deiner Seite aus. Nee, ist okay so. Ja. Dann bedanke ich mich bei dir für dieses Gespräch. Das waren die Kiezbiografien, die Ausgabe 5. Mein Name ist Lutz Bonneberg und wenn ihr Spaß an dem Gespräch gehabt habt und es noch nicht wissen solltet, unter www.kiezbiografien.de gibt es weitere Gespräche mit anderen Menschen zu anderen Themen. Ihr könnt mir Kommentare schreiben. Ihr findet auch diesen Podcast auf den einschlägigen Plattformen iTunes, Podstar, podcast.de. Und ja, man kann mich auch flattern. Könnt ihr gerne tun. Freue mich auch drüber. Ja, ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Zeit und wir hören uns hoffentlich wieder bei der nächsten Ausgabe der Kiezbiografien. Also dann. Tschüss.